Die Führerscheinkontrolle. Fahrzeugkontrolle in Österreich. Fahrzeugkontrolle, bitte. Abend, Herr Inspektor. Schwerer Fehler. Was die Zugereiste nicht wissen kann, dass man nämlich einen Polizisten seit der legendären österreichischen Fernsehserie Kottern ermittelt, nicht mit Herr Inspektor anredet. Denn dies zwingt den Polizisten zu der Standardantwort aus jener TV-Serie. Inspektor gibt's kommen. Ja, aber im Wörterbuch sprechen Sie österreichisch, heißt es doch ganz eindeutig, dass Inspektor die in Österreich übliche Anrede für Polizisten sei. Was uns die Gelegenheit für eine kleine Werbung bietet. Sprechen Sie Österreichisch. Das unverzichtbare Lexikon zur CD. Für Einheimische und Zugereiste. Jetzt im Buchhandel. Und ich, was sage ich jetzt zum Bullen? Der Begriff Bulle für ein staatliches Ordnungsorgan wird zwar umgangssprachlich verstanden, ist jedoch in Österreich eher unüblich. Also sollte man das in Österreich übliche Kieberer oder Kieberer verwenden. Guten Abend, Herr Kieberer. Und sonst sind's gesund, oder was? Danke der Nachfrage, Herr Inspektor. Und sonst sind's gesund wäre mit und sonst fehlt Ihnen nichts zu übersetzen. Was wir allerdings vergessen haben zu bemerken ist, dass der Begriff Kieberer ebenso wie Bulle eine geringschätzige, abfällige Bezeichnung für den Berufsstand des Polizisten darstellt. Also niemals in dessen Anwesenheit ausgesprochen werden sollte, da es sonst zu polizeilicher Repression kommen kann. Fahrzeugkontrolle bitte. Abend, Herr, staatliches Ordnungsorgan. Wollen Sie mich schön? Ja, was jetzt? Nun, wollen Sie mich schön, also schälen, wäre mit wollen Sie mich ärgern zu übersetzen. Nein, ich meine, wie spreche ich einen Bullen ordnungsgemäß an? Hab ich da jetzt Bulle auch noch gehört? Geh, geh mal, aussteigen aber raus. Führerschein, Zulassung, haben Sie Bannendreieck, Verbandszeug und haben wir vielleicht gar ein bisschen was pippelt, ha? Ob ich uriniert habe? Ne, urinieren hatten wir doch schon. Mit Piepern meint der Herr von der Exekutive, ob Sie Alkohol getrunken haben. Na wunderbar. Na, jetzt werden wir gleich ein bisschen blasen, gell? Wie bitte? Na komm, man's meint. Blasen! Nein, also das... Mit Blasen ist umgangssprachlich das Pusten in den Alkomat gemeint, um festzustellen, welche Menge an Alkohol der Autofahrer zu sich genommen hat. Kann man nur hoffen, dass die Zugereiste eine ordentliche Jausen zu sich genommen hat. Also eine Zwischenmahlzeit, eine gemischte kalte Platte mit Blunzen. Blutwurst. Mit Blunzen kann aber auch eine dumme Frauensperson gemeint sein, eine blöde Blunzen. Oder eine dumme und dicke Frauensperson, also eine blade Blunzen. Es kann einem auch etwas Blunzen sein, dann ist es einem wurscht, also gleichgültig. Auf einer gemischten kalten Platte können auch faschierte Laberln sein. Eben Hackfleischleibchen und geselchtes, also geräuchertes Schweinefleisch. Und ein paar Grieben, eben Grammeln genannt, das alles schön fett. So dass einer zugereisten Person durch den Genuss des einen oder anderen Achterls keine wirkliche Gefahr droht. Höchstens dem Cholesterinspiegel der zugereisten Person. Und somit die zugereiste Person beim Polizisten ruhigen Gewissens blasen kann.